Okay, good morning. Guten Morgen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for a new year and Vater im Himmel, danke für das neue Jahr. Bless this message to start it off. Und segne diese Botschaft am Anfang. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's turn to Nehemiah chapter 11. Schlagen wir Nehemiah Kapitel 11 auf. We're almost done with the book of Nehemiah. Wir sind fast fertig mit dem Buch Nehemiah. And it's been a blessing to our lives. Und es war so ein Segen für unser Leben. So let's start with chapter 11, verse 1. Beginnen wir mit Kapitel 11, Vers 1. It says, now the leaders of the people und die Obersten des Volkes lived in Jerusalem. Wohnten in Jerusalem. But the rest of the people cast lots to bring one out of 10 to live in Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose, um je einen von 10 kommen zu lassen, damit er in Jerusalem lebe. The holy city, while 9/10 remained in the other cities. Der heiligen Stadt wohne, die 9 anderen Teile aber in den Städten blieben. And the people blessed all the men who volunteered to live in Jerusalem. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. And then it goes on to list all the people that volunteered. Und dann werden alle die Leute aufgelistet, die sich freiwillig gemeldet haben. There's a lot here for us. Und da steht sehr viel drinnen für uns. First of all, just look at verse 2, that there was people who volunteered to live in the city. Vers 2, es gab Menschen, die sich freiwillig bereit erklärt haben, in der Stadt zu leben. And our whole church family is made up of volunteers. Und die ganze Gemeindefamilie besteht aus Freiwilligen. Some people volunteer to give their whole life for the sake of the church. Manche Leute haben sich bereit erklärt, ihr ganzes Leben für die Gemeinde hinzugeben. I mean, in a sense, all of us have. In gewissem Sinne haben wir das alle gemacht. Everyone's heart is toward Jerusalem. Jedes Herz ist für Jerusalem eingestellt. And what I love here is that the people blessed those that volunteered to leave their homes and to move into this city. Und was ich hier so schön finde, ist, dass die Leute, die gesegnet haben, die sich bereit erklärt haben, ihr Land zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. They were one family. Sie waren eine Familie. And you look at the principle of one out of 10. Schaut euch dieses Prinzip an, einer von 10. That God wanted a tenth Gott for wollte the city. Den zehnten Teil für die Stadt. And these people moved there by faith. Und diese Leute sind im Glauben dahin gezogen. It was just an empty shell. Das war einfach nur eine leere Hülle. All the stores and the marketplace all had to be developed. Alle Geschäfte und alle Märkte mussten neu aufgebaut werden. But it was called the holy city. Aber die Stadt wurde die heilige Stadt genannt. Why? Warum? Because that's where the temple was. Weil dort der Tempel war. And in 1 Corinthians chapter 3, und im 1. Korinther Kapitel 3, Paul the Apostle calls the local church the temple of God. Da nennt der Apostel Paulus die Ortsgemeinde den Tempel Gottes. And he says, we are holy. Und er sagt, wir sind heilig. And in that verse, he warns about anyone who would destroy the temple. Und in diesem Vers warnt er jeden, der den Tempel zerstört. It says, if anyone destroys the temple, God will destroy them. Er sagt, wenn jemand den Tempel zerstört, wird Gott ihn vernichten. Because the temple is holy. Weil der Tempel heilig ist. And what I want you to see here today is something else. We'll go back to verse 1. Und ich möchte aber, dass ihr etwas anderes hier seht heute. Und wir gehen jetzt zum Vers 1 zurück. It says that they cast lots who would live in Jerusalem. Dass sie das Los warfen, wer in Jerusalem leben sollte. And that means that they would put something, they would, you know, you know how they cast lots, they either put sticks or stones in a hat or a bag. Und sie haben das so gemacht, dass sie Steine oder Stöcke in einen Hut gegeben haben oder in einen Sack. So that they would give God the opportunity to decide. Damit sie Gott die Möglichkeit überlassen, dass er entscheidet. And this we can find in Proverbs chapter 16. Und das finden wir in Sprüche Kapitel 16. It says that the lot falls in the lap. Da heißt, das Los fällt in den Schoß. But the decision is from the Lord. Aber die Entscheidung kommt vom Herrn. And that means that whatever the person was holding in his lap, whether it was a hat or a bag or a box. Und das bedeutete, egal was diese Person auf ihrem Schoß hielt, ob das ein Hut war oder eine Schachtel. And whether they were stones or sticks or whatever was put in the box or bag. Und ob das Steine waren oder Stöcke oder egal was eben and in diese Gefäß gegeben wurde. Und so wurden eben Entscheidungen getroffen. And, for example, in 1 Samuel, zum Beispiel im 1. Samuel. Samuel confirmed that God had chosen Saul by lot. Samuel bestätigte, dass Gott Saul erwählt hatte durch das Los. Samuel already knew that God had chosen him. Samuel wusste bereits, dass Gott ihn erwählt hatte. But he showed Israel. Aber er zeigte es Israel. And he had 12 stones or whatever placed in a bag or a box. Und er hatte 12 Steine, die er in einen Sack oder in eine Schachtel gab. And one of them was bigger or one of them was shorter. Und einer war vielleicht kürzer oder ein Stock. And as each of the tribes reached in, ein Stein war kleiner und jemand von jedem Stamm hat reingegriffen. The lot fell to Benjamin. Und das Los fiel auf Benjamin. And then they did it again. Und dann haben sie es noch einmal to gemacht. See which family the king was to come from. Um zu sehen, von welcher Sippe der König kommen sollte. And they pulled lots again. Und sie haben wieder das Los and gezogen. It fell to the family of that Saul was in. Und es wurde die Familie gewählt, in der Saul war. And then the men from the family chose. Und dann wählten die Männer von der Familie and noch einmal. And the lot fell to Saul. Und das Los fiel auf Saul. And God was using this method. Und Gott hat diese Methode verwendet. I remember one time a funny situation happened. Ich erinnere mich, wie einmal etwas Lustiges passiert ist. We were in Bible college. Wir waren in der Bibelschule. We had to take turns doing something. Und wir mussten etwas abwechselnd all machen. The students. Alle Studenten. And the person who went the first had the advantage. Und der als erstes dran kam, der war im Vorteil. And there were 20 students in my class. Und da waren 20 Studenten in meiner and Klasse. Everybody jumped up and said, I want to go first. Und alle sind aufgesprungen und haben gesagt, ich will zuerst dran kommen. Not everybody, but there was a few. Nicht jeder, aber schon einige. And it was such a commotion. Und das war ein richtiger Aufruhr. That I said, you know what, the only thing we can do here is cast lots. Und ich habe gesagt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir das loswerfen. And the person who made the biggest, the person who complained the most about the lots. Und derjenige, der sich am meisten aufregte darüber, dass wir das loswerfen. This is unfair because I said I would go first. Das ist unfair, weil ich gesagt habe, ich will als erstes drankommen. And I said, no, we're going to cast lots. Und ich habe gesagt, nein, wir werden das loswerfen. And the person said, but I had my hand up first. Und der hat aber gesagt, nein, ich habe zuerst aufgezeigt. And I said, no, we're going to cast lots. Und ich and habe gesagt, Lord will decide. Nein, wir werden das Los entscheiden lassen und der Herr wird entscheiden. And this person who had made such a problem, und der so schwierig war, was not picked first. Wurde nicht als erster ausgewählt. And I knew from the very beginning. Und ich habe ganz von Anfang an gewusst, that God was going to put them at the end. Dass Gott ihn ans Ende stellen würde. And it was interesting. They chose, and it was we chose one by one. Und wir haben dann einen nach dem anderen ausgewählt. And at the very end, und the person Schluss, we had to choose between cast lots between the last two. Da waren nur mehr zwei übrig. And every time this person was not chosen. Und jedes Mal wurde derjenige nicht ausgewählt. And between the last two, I thought, wow, we're choosing lots. Who will choose the short one? Und dann waren eben nur mehr diese zwei übrig. Und ich habe gesagt, wer jetzt den kürzeren zieht. And this person chose the short one. Und derjenige war es, der and dann said, den kürzeren zog. Es geht doch nicht. Und der hat gesagt, das gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht, or something, you know. They were so angry. Der war so wütend. And I thought, this is so much God. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich von Gott. And there's a great principle here. Und da finden wir ein tolles Prinzip. Look at dahinter. Acts chapter 1. Geht zur Apostelgeschichte 1. Because they used this same method. Weil sie genau dieselbe Methode verwendet haben. In choosing the replacement of Judas Iscariot. um auszuwählen, wer Judas Iskariot ersetzen Now, sollte. We don't use this method so often. Wir gebrauchen diese Methode nicht so oft. And I'll tell you why in a moment. Und ich sage euch gleich warum. But there's something in here that we do do. Aber da gibt es etwas, das wir doch tun. Now watch this. Acts chapter 1. Apostelgeschichte 1. Starting with verse 23. Im Vers 23. And this is to replace Judas as one of the 12 apostles. Und hier soll Judas als einer der 12 Apostel ersetzt werden. Okay. So they put forth two men, Joseph called Barsabbas, who was also called Justus, and Matthias. Und sie stellten zwei auf, Joseph genannt Barabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. And they prayed and said, und sie beteten und sagten, You, Lord, who know the hearts of all men, du Herr, Herzenskenner aller, show which one of these you have chosen, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, to accompany this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go his own way, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist. And they drew lots for them. Warfen das Los. And the lot fell to Matthias. Und das Los fiel auf Matthias. And he was added to the 11 apostles. Und er wurde den 11 Aposteln hinzugezählt. Now I've heard people say that, you know, they just did this because they didn't wait for Paul the apostle. Manche Leute haben behauptet, das sei nur gemacht worden, weil sie nicht auf Paulus den Apostel warten wollten. Das steht aber in der Bibel nicht da und deswegen können wir das auch nicht glauben. Paul was the apostle to the Gentiles. Paulus war der Apostel für die Heiden. And God wanted one more apostle to be added to the 12. Und Gott wollte, dass ein neuer Apostel den Zwölfen hinzugefügt Now, wurde. One of the requirements of an apostle. Eine Anforderung, um Apostel zu sein, was that he was personally commissioned by the Lord. War, dass er persönlich den Auftrag vom Herrn erhielt. This is what Paul the Apostle would say in 1 Corinthians 15. Das sagte Paulus der Apostel im 1. Korinther 15. When he defended his apostleship. Als er sein Apostelamt verteidigte. Did I not see the Lord? Habe ich nicht den Herrn gesehen? Resurrected? Did I not see him? Habe ich ihn nicht gesehen? And here, though Jesus is not present, und hier, obwohl Jesus nicht gegenwärtig ist, they are going to give the Lord Jesus the opportunity to make the decision. Geben Sie dem Herrn Jesus die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. And what I would like to emphasize here today, und was ich jetzt betonen möchte, is how involved the Lord Jesus is in the church. Ist, wie sehr der Herr Jesus in der Gemeinde involviert ist. Now somebody could have been present and just thought, well, they're casting lots to decide. Jemand hätte dort sein können und hätte sich denken können, die werfen jetzt das Los, um zu entscheiden. I mean, how natural can you get? Was Natürlicheres kann man doch nicht machen, What oder? What is this, Las Vegas? Was ist denn das hier, Las Vegas? I mean, you're gonna cast lots? Du willst das loswerfen? I mean, they were mature enough to choose the two. Sie waren reif genug, die zwei zu wählen. Right? There was probably dozens and dozens of guys who could have replaced Judas. Wahrscheinlich hätte es Dutzende Männer gegeben, die Judas ersetzen hätten können. Or maybe at least a dozen. Oder vielleicht zumindest ein Dutzend. Or half a dozen. Oder vielleicht ein halbes Dutzend. But they brought it down to two. Aber sie haben die Wahl auf zwei eingeschränkt. And probably they could have even chosen Matthias. Und wahrscheinlich hätten sie vielleicht sogar den Matthias wählen But können. It was not their place. Aber das ist ihnen nicht zugestanden. It was Jesus' place to choose who. Es war das Recht von Jesus, dass er ihn auswählt. Because an apostle was personally appointed by the Lord. Denn ein Apostel wurde persönlich vom Herrn ernannt. Now what I want you to see is the contrast between what could appear to be so natural to the human eye. Ich möchte, dass ihr den Kontrast seht zwischen dem, was dem menschlichen der menschlichen Sicht so natürlich erscheint. And yet what is so supernatural to the spiritual eye. Trotzdem ist es so übernatürlich für das geistliche Auge. That Jesus from heaven is going to determine who chooses which stick. Dass Jesus aus dem Himmel entscheidet, wer welchen Stab wählt. Okay, man. We have prayed. Männer, wir haben gebetet. You got two sticks here. Wir haben jetzt zwei Stöcke. Choose. Wählt. Jesus, choose. Jesus wähle. Lord, you determine who picks which stick. Herr, du bestimmst, wer welchen Stab nimmt. Matthias, you want to choose? Matthias, nimmst du einen Stock? Barsabbas? Who wants to choose? Wer möchte? Barsabbas, choose. Barsabbas, wähle. And we will believe that you will choose God's will. Und wir glauben, dass du Gottes Willen wählst. You like that one? Willst du diesen? Or is it the other one? Oder willst du den anderen? Choose. Entscheide Because dich. No matter what you choose, denn egal was du wählst, Jesus has already determined which stick is going to be the one you're going to pick. Jesus hatte schon entschieden, welcher Stab derjenige sein wird, den du wählst. It's the one on the right. Es ist der auf der rechten Seite. But I'm not going to choose that one. I'm going to choose one on the left. Aber den nehme ich nicht, ich nehme den links. God already knew that. Gott wusste es schon. He already knew you were going to switch at the last second and he put the other one in the other hand. Er hat schon gewusst, dass du dich in der letzten Sekunde umentscheidest. He knows the end from the beginning, so you just can't outpick him. Er weiß, wie es ausgehen wird schon am Anfang und deswegen kannst du ihn nicht überrumpeln durch deine Wahl. On the right. Wenn du den rechten nimmst. No, the left. Nein, den linken. No, the right. Nein, den rechten. He knew that. Er hat's gewusst. He already put it there. Er hat ihn schon dorthin gelegt. And I just want to emphasize how present the Lord is in our midst. Und ich möchte betonen, wie gegenwärtig der Herr in unserer Mitte ist. And things that look very natural to us. Und Sachen, die uns sehr natürlich erscheinen. There's a very supernatural side to it. Die haben eine sehr übernatürliche Seite an sich. Now, do we use this kind of method in our midst? Verwenden wir diese Methode in unserer Mitte? Sometimes, in principle. Manchmal, dem Prinzip nach. And maybe we could even cast lots sometimes. Vielleicht werfen wir manchmal direkt das Los. But because we have the Holy Spirit inside of us. Aber weil wir den Heiligen Geist in uns haben. He helps us to determine what God's will is. Hilft er uns zu entscheiden, was Gottes Wille ist. And I've always taught there's four ways to determine God's will. Und ich habe immer schon gelehrt, dass es vier Methoden gibt, um Gottes Willen zu bestimmen. Four, yeah, methods or ways. Number one, it's the first way is through His Word. Die erste Art und Weise ist durch sein Wort. Now, the Lord tells me not to commit adultery. Der Herr sagt mir, dass ich nicht Ehebruch begehen soll. Now, what would happen if I had the opportunity to commit adultery? Was wäre, wenn ich die Gelegenheit hätte, Ehebruch zu begehen? And then I decided to cast lots whether I should do it. Und dann beschließe ich, dass ich das loswerfen soll, werfe, ob ich es tun soll oder nicht. Well, Lord. Okay, Herr. I know I shouldn't do this. Yeah. Ich weiß, ich sollte es nicht. But just to make sure, let's cast lots. Aber nur damit ich ganz sicher gehe, werfe ich das los. It's like the person who said, you know, oh Lord, there is a Dunkin' Donuts. Das ist wie wenn jemand sagt, oh Herr, da ist ein Dunkin' Donut. And if you don't want me to drive in and have a donut, und wenn du nicht willst, dass ich stehen bleibe und mir einen Krapfen genehmige, don't let there be a parking space right in front. Dann mach, dass es ganz direkt vorne keinen Parkplatz gibt. So the person said, Hallelujah. Und dann sagt er, Halleluja. After I drove around 10 times, there was a parking space right in the front. Nachdem ich 10-mal rundherum gefahren bin, gab es direkt vor dem Geschäft einen Parkplatz. God would never honor that. Gott würde das nie honorieren. Because His Word already states what is true, what His will is. Denn sein Wort sagt schon sehr klar aus, was sein Wille ist. God wouldn't honor drawing lots whether I should commit adultery or not. Gott würde das nicht ehren, wenn ich das loswerfe, ob ich Ehebruch begehen soll oder nicht. But not everything is so clear in His Word. Aber nicht alles ist so klar in seinem Wort. Right. Don't commit adultery. Begeh nicht Ehebruch. Don't be jealous. Don't be drunk. Sei nicht neidisch. Betrinke dich nicht. Blah, blah, blah. Und so weiter. But there's other things that are not so clear. Aber es gibt andere Sachen, die nicht so klar sind. Who should I marry? Wen sollte ich heiraten? Where should, what is my gift? Was ist meine Gabe? Where should I work? Wo sollte ich arbeiten? How should I get involved? Wie soll ich mich beteiligen? Which car should I buy? Was für ein Auto soll ich kaufen? These things, you know, which car I should buy, I'm not going to find in the Bible. Welches Auto ich mir zulegen soll, das werde ich nicht in der Bibel finden. You might find what sport you would like in the Bible. Vielleicht findest du heraus durch die Bibel, welchen Sport du magst. It says that David served in the courts of the Lord. Es steht, dass David in den Höfen des Herrn gedient hatte. Translate over. Serviert hat beim Tennis, geht nicht so im Deutschen. But anyway, If I had to make a decision that was not clear, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, die nicht klar ist, I would go for spiritual counsel. Dann werde ich um geistlichen Rat bitten. I would go to leadership or people who are more mature than I am, who know the word. Ich gehe zu den Leitern oder zu Leuten, die geistlich reifer sind als ich und die das Wort kennen. And can tell me whether this is in the word or not. Und die mir sagen können, ob das im Wort steht oder nicht. And if it's not, they could give me godly counsel to guide me to a right decision. Und wenn es nicht dort steht, dann könnten sie mir gottgefälligen Rat geben, um mir zu helfen, zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Number two. Zweitens. Number three. It is ultimately my decision before the Lord. Und der dritte Punkt, letztendlich ist es meine Entscheidung vor dem Herrn. Someone could say, you know, I need help from the leadership because I want to be a missionary. Jemand sagt vielleicht, ich brauche die Hilfe der Leitung, okay, weil ich Missionar sein möchte. Tell us about yourself. Erzähl uns etwas über dich selbst. I speak Spanish. Ich spreche Spanisch. Perfectly. Vollkommen. Aha. Maybe you would like to be a missionary to South America? Vielleicht möchtest du Missionar in Südamerika werden? Yeah, maybe. Ja, vielleicht. Where are you from? Woher kommst du? Well, originally I'm from Argentina. Eigentlich bin ich gebürtiger Argentiner. Maybe God is leading you back to Argentina? Vielleicht führt dich Gott zurück nach Argentinien? Maybe. Vielleicht. See, all that sounds good. All das klingt gut. And maybe, und vielleicht, but maybe not. Vielleicht auch nicht. The third way of determining God's will is, does He give me peace? Der dritte Punkt, um Gottes Willen zu wählen, ist, gibt er mir Friede darüber? Proverbs 11, Sprüche 14, 14. There in the multitude of counselors there's safety. In einer Vielzahl von Ratgebern ist Sicherheit. This is number two. But number three, aber drittens, in Colossians 3:15, in Kolosser 3:15, it says, let the peace of God rule your heart. Da steht, der Friede Gottes möge euer Herz beherrschen. That means it's the word umpire. Das ist das Wort für Schiedsrichter. Let the peace of God umpire your heart. Lass den Frieden Gottes den Schiedsrichter in deinem Herzen sein. And though I'm from Argentina and I speak Spanish, und auch wenn ich aus Argentinien bin und Spanisch spreche, and the elders say, wonderful, und die Ältesten sagen wunderbar, God may say, no, sagt vielleicht Gott nein. I want you to go to Holland. Ich möchte, dass du nach Holland gehst. But I speak Spanish. Aber ich spreche doch Spanisch. Doesn't matter. Egal. I want you to go to Holland. Ich möchte, dass du nach Holland gehst. God will decide. Gott wird entscheiden. But it's important to have counsel. Aber es ist wichtig, Ratschläge einzuholen. But God will give us peace. Gott wird uns Frieden geben. But sometimes, aber manchmal, after we have proven it in the Word, nachdem wir es geprüft haben, after we Wortes, have had godly counsel, nachdem wir gottgefällige Ratschläge eingeholt haben, and God has given us peace, nachdem wir gebetet haben und Gott uns Frieden and gegeben we are still somehow uncertain, und trotzdem sind wir noch irgendwie unsicher, then we might cast a lot. Vielleicht wirfst du dann das los. Then and only then would we cast a lot. Dann und nur dann werfen wir vielleicht das and los. It may not be choosing sticks. Und vielleicht wählen wir dann nicht Stecken aus. It may be something like, Lord, vielleicht sagen wir, Herr, I'm willing to move to Holland. Ich bin bereit, nach Holland zu ziehen. If you open a door for me, I will go. Wenn du mir die Tür öffnest, dann werde ich gehen. And this brings us to Revelation chapter 3. Und das bringt uns zur Offenbarung Kapitel 3. You can turn here with me. Ihr könnt dahin blättern. The Church of Philadelphia. Die Gemeinde in Philadelphia. Starting with verse 7. Ab Vers 7. It says, to the angel of the church in Philadelphia write. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Now the word angel here, das Wort Engel hier, two other times in the Bible is used for human beings. Wird zweimal noch in der Bibel für Menschen gebraucht. In James chapter 2 verse 25. In Jakobus 2 Vers 25. And in the Gospel of Luke, I believe it's chapter 9. Und im Evangelium nach Lukas, ich glaube im Kapitel 9. I think it's verse 52. Ich glaube im Vers 52. 52, I think. And some scholars believe here that this says to the it's to the messenger or representative of the church. Und manche Schriftgelehrte meinen, das soll hier heißen, dem Repräsentanten oder dem Boten der Gemeinde. Could be speaking of the pastor of the church or whoever's leading the church. Und damit könnte der Pastor der Gemeinde gemeint sein oder derjenige, der eben die Gemeinde leitet. He who is holy. Dies sagt der Heilige. Remember in Nehemiah it said, this is the holy city. In Nehemiah stand, dies ist die heilige Stadt. And then in 1 Corinthians 3, you are the temple of God, you are holy. Und im 1. Korinther 3, ihr seid der Tempel Gottes, ihr seid heilig. And here, Christ is speaking. Und hier spricht Christus. He who is holy, dies sagt der Heilige, who is true, der Wahrhaftige, who has the key of David, der den Schlüssel Davids hat. Here it is. Und jetzt kommt. Who opens and no one will shut, der öffnet und niemand wird schließen. Who shuts and no one opens, und schließt und niemand wird öffnen. Says the following. Er sagt das Folgende. We won't go into that, but here's just, we'll close with this. Und wir möchten damit schließen. Jesus is more involved in our church life than we would ever imagine. Jesus ist mehr involviert in unserem Gemeindeleben, als wir uns je erträumen können. He is willing to open doors and close doors. Und er ist bereit, Türen zu öffnen und Türen zu schließen. And if we are uncertain about God's will, we can pray this prayer. Und wenn wir nicht sicher sind, was der Wille Gottes ist, dann können wir folgendes Gebet sprechen. And we can say, God, if I'm almost sure this is your will. Und wir können sagen, Gott, ich bin mir fast sicher, dass das dein Wille ist. Your word confirms it. Dein Wort bestätigt es. The leadership confirms it. Die Leiter bestätigen es auch. I have peace in my heart. Ich habe Frieden in meinem Herzen. I think. Denke ich. Would you confirm this for me? Bitte bestätige es für mich. If I am somehow deceived by my emotions. Wenn mich meine eigenen Gefühle vielleicht betrügen. I think I love this girl. Ich denke, ich liebe dieses Mädchen. She loves you. Sie liebt dich. I love her. Ich liebe sie, sie liebt mich. The church thinks it's wonderful. Die Gemeinde denkt, es ist toll. Her mom loves me. Ihre Mutter hat mich auch lieb gewonnen. And her dad's got money. Und ihr Papa hat viel Geld. I have so much peace about this thing. Und ich habe so viel Frieden. But Lord, aber Herr, if it's not your will, wenn es nicht dein Wille ist, would you close the door? Mach bitte diese Tür zu. I want to be sure I'm in your will. Ich möchte wirklich sicher gehen, dass ich deinen Willen befolge. Jesus will do it. Und Jesus wird es tun. We can all testify how many doors he has closed. Und wir können das alle bezeugen, wie viele Türen er geschlossen hat. When we wanted to take the downstairs 7 years ago. Als wir vor 7 Jahren auch das untere Stockwerk übernehmen wollten. Jesus closed the door. Hat Jesus die Tür zugemacht. And this last year in 2005. Und im vergangenen Jahr 2005. Jesus opened the door. Hat Jesus die Tür geöffnet. And we bought the building. Und wir haben das Gebäude gekauft. We would be shocked. Wir wären schockiert. If we knew how involved Jesus is in our lives. Wenn wir wüssten, wie involviert Jesus in unserem Leben ist. In James chapter 1 it says, if any man asks wisdom, in Jakobus 1 steht, wenn jemand um Weisheit bittet, God will give him wisdom generously. Gott wird ihm die Weisheit großzügig geben. Have we ever asked for this wisdom? Hast du ihn je um diese Weisheit gebeten? It seems so natural from our side. Es scheint so natürlich von unserer Seite. Lord, I have to buy a car. Herr, ich muss ein Auto kaufen. You said you'd give wisdom. Du hast gesagt, du gibst mir Weisheit. I pray for that wisdom. Ich bete um diese Weisheit. It just seems, well, okay, let's go buy a car now. Und dann sagst du, jetzt gehe ich und ich kaufe ein Auto. But from God's side, it was such a supernatural involvement. Aber von Gottes Seite war das so eine übernatürliche Beteiligung. In 2 Timothy chapter 2, verse 7. Im 2. Timotheus 2, Vers 7. Paul writes to Timothy and says, Timothy, God will give you understanding in all I'm telling you. Da schreibt Paulus an Timotheus, Gott wird dir Einsicht geben über alles, was ich dir sage. In all? Über alles? Lord, I don't really understand what Paul's trying to say right here. Herr, ich verstehe eigentlich nicht wirklich, was Paulus hier sagen möchte. Would you give me understanding? Gibst du mir Verstehen? And that he would give it? Und dass er es dann auch gibt. So often I would be at my desk. Sehr oft sitze ich an meinem Tisch. And I would think, I have to prepare for a message now. Und ich denke mir, ich muss mich jetzt auf eine Botschaft vorbereiten. And I'm tired. Und ich bin müde. And I've had such a long week. Und es war eine lange Woche. And I would say to the Lord, Lord, you know I'm tired. Und ich sage dann zum Herrn, Herr, du weißt, ich bin müde. You know how much the church loves a good message. Und du weißt, wie sehr die Gemeinde eine gute Predigt liebt. I'm just going to ask you right now for the message. Und ich bitte dich jetzt um die Predigt. And I know you don't play games. Und ich weiß, dass du keine Spielchen spielst. And before I could even finish the prayer, und bevor ich noch fertig gebetet habe, thoughts were flooding my mind that were not in my mind. Kommen dann Gedanken in meinen Sinn, die vorher nicht da waren. And sometimes I would even doubt them. Und manchmal zweifle ich sogar dran. And then I would start to study something. Und dann beginne ich etwas and zu think, studieren. Yes, this is the message. Und denke mir, das ist die Predigt. And it would bring me nowhere. Aber das führt nirgendwo hin. And then I would return back to those thoughts that flooded my mind. Und dann gehe ich zurück zu diesen Gedanken, die mir gekommen sind. And only to realize that was the Lord. Und dann erkenne ich, das war vom Herrn. God did that. Gott hat das gemacht. He's that involved in our lives. Er ist so involviert in unserem Leben. And I just thought this is such a wonderful thought for this new year. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein wunderbarer Gedanke für das neue Jahr. We can use James 1, giving wisdom from wisdom. Jakobus 1 beanspruchen, or gib mir Weisheit. Revelations 3, oder Offenbarung 3. Lord, Herr, I've checked with your word. Ich habe das in deinem Wort nachgeschaut. I've checked with mature people. Ich habe mich mit reifen Menschen beraten. I've prayed about it. Ich habe gebetet. Now this progression should be in order. Und das sollte in Ordnung passieren. There's no sense praying about something that contradicts his word. Es hat keinen Sinn, dass du wegen etwas betest, das im Widerspruch zu seinem Wort steht. There's no sense praying about whether I should commit adultery. Es hat keinen Sinn, dass ich bete, ob ich Ehebruch begehen soll. There's no sense getting counsel as to whether I should commit adultery. Es macht keinen Sinn, dass ich in die Seelsorge gehe und frage, ob ich Ehebruch begehen soll. If I know the word says don't do it, don't do it. Wenn ich weiß, dass das Wort sagt, es ist nein, dann mach es nicht. The word, counsel, das Wort, Rat oder Seelsorge, prayer for peace, Gebet um Frieden, and then und the dann providence of God. Die Vorhersehung Gottes. Then and only then. Dann und nur dann. Lord, Herr, I have your peace. Ich habe deinen Frieden. But is it your peace? Aber ist es dein Friede? Or is it just my peace? Oder ist es nur mein eigener Friede? Sometimes his peace is so strong, there's no doubt. Manchmal ist dieser Friede so stark, dass es keinen Zweifel gibt. When I had peace to come to Austria, I didn't need a confirmation. Als ich Frieden hatte, nach Österreich zu kommen, da brauchte ich keine Bestätigung. I knew it was God. Ich habe gewusst, es war von Gott. And we went through every obstacle. Und wir haben alle möglichen Hindernisse überwunden. That could have been doors that were closed. Die Türen, geschlossene Türen hätten bedeuten können. And I remember when the door closed. Und ich erinnere mich, als die Tür sich schloss. And I said, God, is this your will? Und ich sagte, Gott, ist das dein Wille? The door is closed. Dass die Tür zu ist. And then the door opened. Und dann ging die Tür auf. And we had the opportunity to stay. Und dann hatten wir die Möglichkeit zu bleiben. But anyway, aber I just want to build us up immer, today. Ich möchte uns heute aufbauen. As we have the Lord's Supper. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen werden. That the Lord is more present in our lives than we would ever imagine. Der Herr ist gegenwärtiger in unserem Leben, als wir es uns je vorstellen können. And what we perceive as something natural, und was wir als etwas Natürliches wahrnehmen, because we're a little bit careless, weil wir ein bisschen zu wenig aufpassen, is something very supernatural. Ist etwas, was sehr übernatürlich ist. So today, as we take the bread and the wine, heute, wenn wir das Brot und den Wein nehmen, we might be a little bit tired from New Year's and just kind of swallow the bread and the wine. Vielleicht sind wir noch ein bisschen müde von Silvester und wir schlucken einfach das Brot und den Wein hinunter. Yeah, I've done this many times. Das habe ich eh schon oft gemacht, Schnarch. On the other side. Aber auf der anderen Seite, don't underestimate how supernatural it is. Unterschätze nicht, wie natürlich, wie übernatürlich es ist. So let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Vormittag. For your involvement in the church. Für deine Beteiligung hier in der Gemeinde. For the doors you open and the doors you close. Für die Türen, die du schließt und für die Türen, die du öffnest. For decisions that you want to make for us. Für Entscheidungen, die du für uns treffen willst. That only you can make. Die nur du allein treffen kannst. And we want to be aware of these things this year. Und wir möchten uns dieses Jahr über diese Dinge bewusst sein. You are the head of our church. Du bist das Haupt dieser Gemeinde, unserer Gemeinde. You are the one who wanted us to buy this building. Du bist derjenige, der gewollt hat, dass wir dieses Gebäude kaufen. You were the one who moved the dance school out. Du warst derjenige, der die Musical School herausbefördert hat. You were the one who kept them in. Du warst derjenige, der sie hier behalten hat. And how many more things will you do this year? Und so viel mehr wirst du dieses Jahr machen. And we honor you and love you. Und wir ehren dich und wir lieben dich. Lord, we thank you this morning. Herr, wir danken dir heute Morgen. Holy, holy, Lord God Almighty. Heilig, heilig, Herr Gott Allmächtiger. Worthy is the Lamb who was slain. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Highest praises. Höchsten Preis. Honor. Ehre. And glory. Und Herrlichkeit. Be unto your name. Sei deinem Namen. Lord, thank you for all the things you do in our lives. Herr, wir danken dir für alle Dinge, die du tust. Even when we are not aware of it. Auch wenn wir es nicht einmal bemerken. The doors that you've closed. Die Türen, die du geschlossen hast. To protect us. Um uns zu beschützen. The doors you've opened. Die Türen, die du geöffnet hast. To guide us. Um uns zu leiten. That we were so unaware of. Von denen wir nichts mitbekommen haben, die uns so unbewusst waren. Only eternity will tell. Nur die Ewigkeit wird uns zeigen. How personal you were in our lives. Wie persönlich du warst in unserem Leben. And Lord, we pray this morning. Und Herr, wir beten diesen Morgen, you would be very personal, dass du ganz persönlich bist, as we celebrate your supper. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, that there would be no conflict between us and someone else. Dass es keinen Konflikt geben möge zwischen uns und jemand anderem. No accusation. Keine Anklagen. That anything that's contrary to your word, dass alles, was deinem Wort widerspricht, that we would turn from it this morning, dass wir uns umdrehen können und abwenden, and receive your grace, und deine Gnade annehmen können, your forgiveness, deine Vergebung. Lord, we thank you that we are all weak. Herr, wir danken dir, dass wir alle schwach sind. We will never be perfect. Dass wir nie perfekt sein werden. But your grace is sufficient. Aber deine Gnade genügt. And if we sin, und wenn wir sündigen, and we confess it, können wir es bekennen. You are faithful, und du bist treu, to forgive us, um uns zu vergeben, and cleanse us, und uns zu reinigen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen.